Ich bin angekommen nach Auschwitz, nach Birkenau, an dem Tag, wenn man hat verbrannt die alle Zigeuner von Zigeunerlager. Ein schöner alter Mann mit strahlenden Augen. Schon länger saß er zufällig neben uns in einem Foyersessel des Elternheimes Piskat Ahuza in der israelischen Hafenstadt Haifa. Als er unvermittelt begann, von Auschwitz und seiner Begegnung mit dem berüchtigten Lagerarzt Josef Mengele zu erzählen. Mengele, er hat gerade einen Stecken. Du bist gekommen, hat er gemacht, rechts, links. Zuerst entschuldigte er sich für sein eigenes schlechtes Deutsch. Er habe es im Lager gelernt, sagte er. Dann stellte er sich vor. Chaim Scheffi ist sein Name. Er hat das gemacht, jeden Transport, was ist angekommen nach Birkenau. Er war ein Offizier und jeder hat das gewusst, dass Mengele beschließt, wer bleibt leben und wer geht zur Gaskammer. Ich bin gebaut von Eisen. Begegnungen in einem israelischen Elternheim. Wer es war nach rechts, der war zum Leben. Wer es gehabt zu links, das war zu tot. Ein Feature von Jörn Klare. Etwas später sitzen wir in Scheffis kleiner hellen Wohnung, die er in diesem Heim gemietet hat. Wie im ganzen Gebäude rauscht auch hier im Hintergrund dezent eine Klimaanlage. Ich stelle mich vor und berichte von der 18-jährigen Tochter einer Freundin von mir aus Berlin. Sie heißt Zoe und macht hier im Heim einen Freiwilligendienst. Zoe hat mir von ihrer Arbeit erzählt und auch von den vielen Bewohnern, die noch die deutsche Sprache ihrer Kindheit sprechen. Deswegen bin ich gekommen. Dann frage ich Scheffi, ob ich ihm ein paar Fragen stellen dürfe. Er nickt und fragt zurück, ob seine Enkelin, eine junge Frau mit einem bezaubernden Lächeln, zuhören dürfe. Chaim Scheffi, geboren als Hermann Spiegel im Jahr 1928 in Karpaterus, ist ein sehr höflicher Mann. Natürlich darf sie zuhören. Als sie im Sessel neben ihm sitzt, fängt er an. Mengele, der Dr. Mengele hat gemacht, Untersuche, ja. Und er hat beschlossen, dass ich war nicht genug hoch und ich will gehen zu der Gaskammer. Mit den Erinnerungen kommen Tränen. Und man hat dort 1500 Burschen von dem Lager rausgenommen, zu gehen in der Gaskammer. Wenn Mengele hat mir gewiesen, zu gehen zum Gaskammer, ich habe weggelaufen von einer Seite zu der zweiten Seite. Scheffi, der sehr aufrecht in seinem Sessel sitzt, öffnet die Knöpfe am linken Ärmel seines Hemdes. Und ich bin gekommen in Kirche. Der SS von der Kirche sagt, du willst nicht gehen zu einem Transport, das ist doch ein sehr guter Transport. Sagt er, ich will bleiben mit dir. Ich will nicht weggehen von dir. Gut. Langsam krempelt er den Ärmel hoch. So hat er mich genommen zu die machen der Tür. Er hat mir gegeben den Namen B12339. Die Tätowierung, dunkelblau, kaum 2 Zentimeter hoch und kaum 6 Zentimeter lang. Auch nach 70 Jahren ist das B12339 auf der Innenseite seines Unterarmes einwandfrei zu lesen. Das ist meine Nummer in Auschwitz. Zoe betritt gemeinsam mit Dina Doron das Foyer des Heimes. Das ist ein Insasse? Ja. Ein neuer. Zoe ist eine schlanke junge Frau mit langen blonden Haaren und schönen blauen Augen. Dina Doron ist klein. Sie hat einen wachen Blick, einen wachen Geist und ein zartes Lächeln. Beim Gehen stützt sie sich auf einen Rollator. Die beiden haben frische Blumen eingekauft. Nee, aber er ist schon relativ lange hier. Ah, gut. Ich bin nicht mehr auf dem Laufen. Das Foyer erinnert an ein 3-4-Sterne-Hotel. 80 Menschen leben in diesem vor gut 17 Jahren von der Vereinigung der Einwanderer aus Mitteleuropa, erbauten Haus. Die Einrichtung ist hell, die Wände sind zum großen Teil mit Holz verkleidet. Zwischen den bequemen Polstersesseln stehen an diesem Vormittag lange Kleiderstangen mit der neuesten Seniorenmode zum Kauf. Legere Schnitte mit zeitlos bunten Blumenmustern. Vielen Damen gefällt das, sie probieren an, mustern sich gegenseitig vor dem Spiegel und ziehen sich schließlich mit ihren gepackten Tüten langsam zurück in ihre kleinen Wohnungen. Andere sind in einem Sessel eingenickt oder studieren die neueste Ausgabe der Heimzeitung, den deutschsprachigen Heimexpress. Einige halten ihn knapp 10 cm vor die offensichtlich nicht mehr ganz so guten Augen. Shalom, da ist Nora. Eine Freundin von Dina Doron nähert sich ebenfalls mit ihrem Rollator. Wie geht's? Es muss gehen, und was nicht geht, wird gefahren. Gehst du raus? Ich war Blumen kaufen. Ah, mit der Zoe, du kennst die Zoe. Ja. Jetzt gehe ich nach Hause. Die Freundin schiebt weiter. Wir können uns aber auch draußen auf die Bank ein bisschen setzen. Oder heute nicht? Können wir auch machen. Ja? Dann bringe ich die Blumen nach oben. Zoe, ja. Bring mir mal bitte mit die blaue, dunkelblaue Jacke. Diese so eine Blusenjacke. Hängt im Schrank oder? Ja, wo die Blusen sind. Okay. Mit langem Ärmel. Zoe macht sie auf den Weg zu Dorons Wohnung. Während diese sich eine Bank in dem kleinen Park vor dem Heim sucht. Ich fasse mich manchmal, bin ich wirklich 90? Das kann ich nicht glauben. Auch wenn sie es sich nicht anmerken lassen will, das Gehen fällt ihr trotz Rollator schwer. Jeder in diesem Haus hat eine Geschichte von hier bis ich weiß nicht wo. Jeder. Es gibt hier keinen, der unversehrt geblieben ist. Entweder er ist vergast worden, oder wenn er es geschafft hat, auf irgendeine Weise, im Land. Aber das sind alles verletzte Menschen. Zwei Stockwerke höher versorgt Zoe Dorons Blumen in der kleinen Wohnung. Ein Zimmer mit Küchenzeile und einer kleinen abgetrennten Nische für das Bett. Dazu ein Balkon mit schöner Aussicht. An den Wänden hängen fast ausschließlich Fotos von Dorons Familie. Eine konkrete Aufgabe ist es eigentlich, mit den Leuten Zeit zu verbringen. Wie auch immer man diese Zeit gestaltet. Den Leuten eine schöne Zeit zu machen. Dazu gehören vor allem Spaziergänge, kleine praktische Erledigungen und viele, viele Gespräche. 3, 4 oder auch 5 solche Besuche macht sie am Tag. Dina ist jemand, zu dem ich sehr gerne gehe, weil ich auch schon sehr lange hingehe und ja, mit der ich dann da sitzen kann und ich tolle Gespräche habe. Im letzten Jahr hat Zoe in Berlin ihr Abitur gemacht. Sie weiß noch nicht genau, was sie studieren will. Ihr Freiwilligendienst wird von der Aktion Sühnezeichen organisiert. Am Anfang habe ich immer gedacht, boah, 2 Stunden. Ist ja ewig, wenn man 2 Stunden im Raum sitzt und sich irgendwie nur unterhalten soll. 6 Monate ist sie insgesamt in Israel. 35 Stunden Dienst in der Woche, Unterkunft und Verpflegung frei. Dazu bekommt sie monatlich 120 Euro Taschengeld. Den Hin- und Rückflug muss sie selber zahlen. Dann merke ich, dass manchmal es echt Momente gibt, wo ich denke, ich möchte gar nicht mehr auf die Uhr gucken, sondern einfach irgendwie hier sitzen bleiben. Schauen Sie, das war schwer und ich habe das dann gesagt. Cheffi braucht keine Fragen, keine Anstöße, keine Stichworte. Dass, wenn ich bin angekommen nach Birkenau, hat mir einer von dem Sonderkommando, weil er hat geredet zu mir, Jüdisch, hat er mir gesagt, wie alt bist du? Sagte ich ihm, 16. Sagte er, du bist 18. Jeden Platz, wo man hat gedürft sagen, wie alt bist du, habe ich gesagt. Ich bin 26 geboren, nicht 28. Mal gestrebt, die ganze Zeit zu machen, ist besser. Er scheint froh zu sein, erzählen zu können. Und es scheint auch, dass er sich mit all seinen Erinnerungen weniger an mich und mein Mikrofon als an seine Enkelin richtet. Die lässt ihren Großvater nicht aus den Augen. In ihrem Blick Bewunderung und Stolz. Der Kapo von der Kirche war ein Polnischer. Aber er war ein polnischer Verbrecher. Mit einem grünen Zeichen. Und die Kirche hat er geteilt das Essen. Sagt er für einen Ungarn, gib mir einen Schöpflöffel. Der hat noch verstanden, was er wollte. Als der Kapo mit der Hand ausholte und auf den Ungarn losging, versuchte Scheffi zu helfen, indem er übersetzte. Hat den Mann zu schlagen. Da habe ich gesagt, für wem Ungarisch, bring einen Schöpflöffel. Hat er gebracht den Schöpflöffel. Der Kapo hat sich weggestellt und sagt, wer hat gesprochen? Ich habe gerade Angst zu sagen, dass ich habe gesprochen. Aber die waren mit mir zusammen, wir sind gekommen, nehmen Essen. Sagen sie, und Ungarisch, du wirst nicht sagen, wir wollen sagen, dass du hast gesprochen. Bin ich raus von der Reihe und habe gesagt, ich habe gesprochen. Er war ein Polnischer. Hat er mir gesagt, bleib hier. Das war der zweite Tag, was ich war in Birkenau. Und ich war eine Woche an der Bahn von Budapest nach Birkenau und ich habe nicht gehabt, was zu essen. Ich habe nicht gegessen, gar nicht, weil es war nicht. Die Enkelin reicht Scheffi ein Glas Wasser. Er nimmt es nicht wahr. Seine Gedanken sind bei seiner Angst und dem Kapo. Und sagte mir, bleib hier. Die haben verteilt das Essen, sagte mir, komm mit mir. Mich reingebringt in die Kirche, hat mir gegeben ein halb Brot und eine halbe Wurst. Ich war sicher, das war das letzte Essen, das ich habe in meinem Leben. Habe ich das aufgefressen, aber sehr schnell. Und wenn ich habe geendet, sagte er, du sprichst Deutsch? Nein, ich spreche nicht Deutsch, aber ich spreche Jiddisch und ich verstehe Deutsch. Sagt er, komm mit mir. Der polnische Kapo brachte Scheffi erneut zum Chef des Küchentrakts, einem SS-Mann. Das war der Führer von der Kirche. Sagte, schau mal, ich habe getroffen hier einen Bursch, er spricht Ungarisch, Polnisch und Deutsch, versteht er? Und ich will, er soll bleiben hier als Dolmetscher. So, gut. Hat er mich gefragt etwas, ich habe ihm geantwortet und sagte, gut, bleib hier. Und so, dass im Lager der ersten Zeiten habe ich nicht gehabt, kein Problem, ich habe gehabt genug zu essen und alles. Ich habe die Blumen jetzt in die helle Vase auf den Tisch gestellt. Kannst du dir mal anschauen, ob es dir gefällt. Zoe zurück bei Dina Doron. Die hohe? Die hohe, ja. Und die rote Rose in die Mitte, das sieht total schön aus. Siehst du, was ich dir zuliebe kriege? Die rote Rose war ein Geschenk des charmanten Blumenhändlers für Zoe. Das war ja eher, weil du Blumen gekauft hast. Das sind die Prozente für meine Blumen. Dina sitzt betont aufrecht. Ich bemühe mich zu lieb meiner Kinder und ich hatte immer eine positive Einstellung. Immer mich bemüht, nur nicht negativ zu denken. Und das hat mir scheinbar auch geholfen. Sie holt Tiefluft, setzt an. Schau, ich war ein Kind. Ich komme aus der Hölle. Ich habe meine Mutter auf dem Bahnhof stehen lassen. Und winkt dann ab. Ende Oktober hat man uns transportiert. Der Oktober im Jahr 1944. Ein neuer Transport für Scheffi. Diesmal ging es nach Westen. Nach Oranienburg bei Sachsenhausen. Dort waren wir 18.000 Häftlinge in einer Barack. Dort hat man gebaut Flugzeuge. In so einer Halle waren wir die alle 18.000 Menschen. Aber nach 6 Wochen hat man uns weggeschickt von dort. Und ich bin angekommen nach Landsberg. Dort waren 11 Lager in Landsberg. in die alle 11 Lager haben gearbeitet, in gebaut eine unterirdische Fabrik. Es war sehr schwer die Arbeit. Manchmal stockt Cheffi, wenn er nach einem Wort oder Satz sucht. Und manchmal stockt er auch, wenn er den nächsten Satz schon weiß. Wenn ein Mensch hat geschleppt im Zement auf seinen Rücken und er weggefallen neben die Maschinen, haben die ihn reingelegt in die Maschine und nicht geholfen. Die Bilder von den grausam ermordeten Häftlingen. Ihre in der Maschine zermalten Körper. Cheffi greift nach einem Glas Wasser. Und nach ein paar Tagen hat man genommen 500 Burschen und weggeschickt nach Landshut. Und wir haben nicht gehabt, keine Baracke, gar nicht. Das war schon Dezember, Januar 1944, 1945. Und die Amerikaner haben bombardiert Landshut. Hat man uns genommen, zu rausnehmen die Tote von die Häuser. Shalom, Edna. Ich sollte ja heute kommen, um Viertel nach Bitte? Fünf. Um Viertel nach fünf waren wir verabredet. Edna Wallenstein scheint die Verabredung mit Zoe vergessen zu haben. Bitte nehmen Sie Platz. Überall in Wallensteins Wohnung hängen von ihr selbst gemalte Bilder. Ihre grauen Haare sind frisch getönt und frisch gewellt. Sie trägt einen eleganten blauen Pulli, eine graue Hose, bequeme Schuhe und teuren Schmuck. Neben ihrem Sessel steht ihr Rollator. Ich bin geboren im 20. Jahr. Bialystok und geehrt zu Weißrussland. Ihr Lächeln ist ausgesprochen liebenswürdig. Wollen Sie so gut sein, mir diesen roten Album geben? Ja, natürlich. Und einem Welches Tag. Rote? Dieses hier? Und dann es diesen gibt da. Rote diesen ersten. Das hier. Es gibt so viele rote Fotoalben im Schrank. Zoe greift nach dem obersten von vielen Alben und legt es aufgeschlagen auf den Tisch. Das ist für meine Reise von Europa. Wann war das? Das ist in Polen. Ich bin Schlittschuh gelaufen. Das ist meine Reise in Europa. Das bist du auf dem Foto? Ja, ich bin Schlittschuh. Ich habe getanzt auf dem Eis. Mit jedem neuen Foto neue alte Erinnerungen. So habe ich ausgeschaut. Ich bin nach Israel gekommen. Da, wie schaue ich aus? 14, 15 Jahre. Älter siehst du aus. So habe ich ausgeschaut, wie ich bin ins Land gekommen. Edna Wallenstein genießt Zoes Anwesenheit. Die Begegnung mit jemandem, der zuhört. Schauen Sie, ich bin schon über 90. Ich habe alle Erinnerungen in meinem Kopf. Ich behaupte, aber ich nehme an, dass ich alles noch im Gedächtnis habe, sagt man. Ich kann es alles mehr erinnern, so wie ein Filmband. Ich kann mich genau erinnern, und es war ein sehr schwerer Winter. Das war in 41. Jahr. Ist es richtig? Oder 42? Nein. Ich nehme an, der Krieg ist ausgebrochen in 39. Und damit begann ihr Kampf ums Überleben. Wie kann ich es Ihnen erklären, was ich fühle? Was wir als junge Kinder mitgemacht haben. Wir haben geflüchtet und das war ein sehr schwerer Winter. Wir sind in den Schnee gegangen bis hierher. Sie hält eine Hand auf Brusthöhe. Alles zu Fuß. Und wenn wir haben angeklopft bei Bauer in Tier, und man kann hineinkommen, sich anwärmen, ein bisschen Wasser zu bekommen. Sie schüttelt den Kopf. Ich habe beschlossen, dass der Mensch von Grund ist schlecht. Schlecht. Manche haben nur rausgesteckt die Nase und gesehen, wie Schlüssel waren wir Kinder mit 16, 17 Jahren. Langes Schweigen. Zoe blickt auf die Wanduhr und legt ihre Hand zärtlich auf Wallensteins Arm. Es ist 7:30. Zeit für das Abendbrot. Wallenstein ist nicht in ihrer Wohnung, sondern im Speisesaal, im Souterrain des Heimes. Auch mit dem Aufzug ist es für sie ein langer Weg. Zoe hilft ihr. Bevor sie das Zimmer verlässt, ein etwas längerer Blick in den Spiegel. Jetzt bin ich schon 90 Jahre alt. Und stellen Sie sich vor, wie hätte ich ausgeschaut, wenn ich hätte nicht alle meine, wie sagt man auf Deutsch, Sorges, Leiden. Sie stützt sich auf den Rollator, drückt ihr Kreuz durch. Das dauert ein wenig. Ich habe mich immer gut gehalten. Ich bin raus auf die Gasse, habe gedacht, Edna hat den Kopf auch. So frage ich zu sich sagen, den Kopf auch. Nimmst du den Schlüssel mit? Ja. Zoe ist sehr nett. Ein Lächeln für Zoe. Ich kann Ihnen sagen, ich habe so viel mitgemacht im Leben, dass manchmal denke ich, dass ich bin gebaut von Eisen. Sehen Sie, das ist eine der hin. Ich brauche nicht aufzustehen, weil mir ist es schwer. Es ist ja auch was Schweres, den Airconditioner anzumachen. Schau, was einem alten oder behinderten Menschen sehr schwer fällt, ist für dich so. Sie schnippt mit den Fingern. Zoes Blick bleibt an einem kleinen Kerzenhalter hängen. Dieser Leuchter, das ist der Kinderleuchter meines Mannes. Ja, du bist hier in einem halben Museum. Ja. Dina freut sich. Das ist der Humor. Bleibt mir was anderes übrig? Soll ich immer weinen? Gott behüte. Ich muss auch ein Vorbild für meine Fortsetzung sein. Kann man sich was von abschneiden? Da kann man sich was von abschneiden. Dankeschön. Zoe nickt. Doron macht eine Pause. Sie will von ihrem Leben erzählen. Geboren wurde sie 1923 im ostpreußischen Gumbinnen. Der 1. April 1933. Boykott. Vor den jüdischen Geschäften standen SASS, kauft nicht bei Juden. Die prägenden Erinnerungen. Seit Januar 1933 war Hitler an der Regierung. Mein Vater, der hat doch für Deutschland gekämpft. Er war deutscher Bürger mosaischen Glaubens oder so ähnlich hieß das. Mein Vater ist vor Kummer gestorben. Eine Pause. Dann? Adolf Hitler, der Retter unseres deutschen Vaterlandes. Ein Aufsatzthema in der Schule. Ich musste das auch schreiben. Was soll ich machen? Da war ich noch keine 12, also ungefähr in dem Alter. Also ich muss das auch schreiben. Und was das Schicksal wollte, ich habe die beste Note bekommen, 1+. Und meine Mutter, der es sehr schwer war, sie hat dieses Heft an diesen Großonkel in Florenz geschickt, vor lauter Stolz, was diese Tochter kann, in so einer Situation so etwas zu schreiben. Dem Bruder ihrer Mutter gelang es schließlich, Dorons Ausreise zu organisieren. In Triest stieg ich aufs Schiff Galilea am 23. Dezember 1935 kam ich hier an, in Haifa. Da wartete am Hafen Tante und Onkel. Die Anforderung meiner Mutter wurde abgelehnt von Engländern. Es war ja Mandat, es war ja kein Staat. Nicht alle sind schlechte Menschen. Steffi schaut zu seiner Enkelin und erzählt von einem alten deutschen Soldaten, der ein Herz gehabt haben muss. Wir hatten einen alten Wehrmacht. Er war, hat gehüten auf uns. Hat er gesagt so, wenn ihr brave Burschen seid, würde ich ihnen Wein bringen, essen. Und er ist weg, hat uns gebracht einen Topf mit Suppe, mit einem Teller, ohne Löffel, aber hat gegeben für jeden einen Teller mit Suppe. Er hat geendigt, hat man den Teller übergeben zum Zweiten. Und wir waren 18 Burschen, alle 18 Burschen haben wir jeden Tag bekommen die Suppe. So, dass ich habe gesehen, dass nicht alle Deutschen sind SS. Das ist mein Enkel. Das sind die Stolpersteine. In Frankfurt, im Reuterweg 73, wo wir unsere Jugend verbracht haben. Gretel Merom zeigt ein Foto. Ein junger Mann kniet lächelnd auf einem deutschen Bürgersteig und zeigt auf zwei Stolpersteine aus Messing. Sie erinnern an die Deportation seiner Urgroßeltern, der Mutter und dem Vater von Gretel Merom. Die Stolpersteine von meinen Eltern. Das ist mein größter Genugtuung. Merom ist eine sehr kleine, schlanke Frau. Da sie sich vor kurzem den rechten Unterarm gebrochen hat, ist sie ein wenig gehandicapt. Die Tasse werden Sie mir dann netterweise zurückbringen. Ich bin das nämlich gar nicht gewöhnt, so abhängig zu sein. Im Fernseher läuft stumm und weitgehend unbeachtet ein Nachrichtensender. Der Großteil der Bücher in ihrem Schrank ist in deutscher Sprache. Drei davon hat sie selbst geschrieben. So. Sieht das etwas besser aus? Nach dem Kaffee steht ein guter Cognac auf dem Tisch. Die Flasche hat sie vor ein paar Wochen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Es war ihr 100. So, cheers. Mit 21 Jahren kam sie 1934 nach Israel. 14 Jahre vor der Staatsgründung Israels. Sie war Zionistin, die einzige in der Familie, die einzige. Meine Eltern waren deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. War eine Katastrophe für meine Eltern, dass ich Zionistin war und die ganzen Ostjuden mit nach Hause gebracht. Gretel Merom trat die Reise zusammen mit gleichgesinnten Zionisten an, als eine Ausreise aus Deutschland noch problemlos möglich war. Ich war einige von den wenigen wahrscheinlich, die meinen Kampf gelesen haben. Professor Sinsheimer, der hat einen Vortrag gehalten und hat gesagt, wenn die Juden glauben, dass der Hitler nicht ausführt, was er geschrieben hat, da irren sie sich. Er wird es genau so machen, wie er es in seinem Buch beschrieben hat. Eine große Aufregung. Meine Mutter hat gesagt, er ist verrückt. Und ich habe gesagt, er hat recht. Die Familie lebte seit dem 17. Jahrhundert in Frankfurt. Meroms Vater besaß ein Geschäft für Schneiderbedarf in der Kaiserstraße, dem besten Viertel Frankfurts. Die Eltern wollten das nicht aufgeben. Meine Mutter war hier zu Besuch, 36. Wahnsinn. Da hat sie ihren Enkelsohn kennengelernt. Ich habe gesagt, bleib hier. Mein Vater konnte noch nach Luxemburg reisen. Stellen Sie sich vor, er ist nach Luxemburg reisen, wieder zurückgefahren. Das ist doch ein Wahnsinn. Und meine Mutter auch. Ich habe gesagt, Mutti, bleib hier. Nein, ich muss zurück. Und der Papa kommt zurück von der Geschäftsreise. Nichts zu machen gewesen. Ja. Und so sind sie im November nach der Kristallnacht, in der Nacht, durch Frankfurt geschleppt worden. Meroms Bruder konnte 1937 mit einem der letzten Schiffe Richtung Amerika entkommen. Im Oktober 1941 wurden die Eltern schließlich in das Ghetto der polnischen Stadt Lodz deportiert. Der Vater starb dort im Februar 1942 vor Hunger. Die Mutter erhängte sich gut zwei Monate später, kurz bevor sie nach Auschwitz deportiert werden sollte. Gretel Merom kämpfte sich in Israel durch und schrieb 3 Bücher über ihr Leben und das ihrer Familie. Vor 26 Jahren zog sie ins Heim. Ein erfülltes Leben mit einer Wunde, die nicht heilen will. Nicht heilen kann. Das werde ich nie vergessen. Und außerdem mache ich mir Vorwürfe, ich habe vielleicht nicht genug gemacht. Das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Das ist nicht so einfach, für Eltern auf die Schlachtbank zu verlieren. Wir sind doch da in die Großschlachthalle sind sie geführt worden. Und dort sind sie erst mal verprügelt worden. Man hat die Schreie gehört bis weit heraus. Also, wenn ich mir das vorstelle, dreht sich mir der Wagen um. Nachher haben wir sich aufgebaut, Baracken, und wir haben angefangen zu arbeiten, zu planen, die Fabrik. Aber nach 2 Monaten, jeder hat gehabt etwas abgefroren, der Finger, der Fies. Wir sind geblieben, noch 2 Monate, wir sind geblieben, von den 580 nur, und hatten uns zurückgeschickt nach Dachau. Scheffis Überlebenskampf von Konzentrationslager zu Konzentrationslager. Irgendwann landet er in Dachau. Dort eine der schlimmsten von vielen schlimmen Erfahrungen. Es ging um ein Stück Brot, genauer gesagt um 2 verschiedene Stücke. Eines wird ihm genommen, ein anderes geschenkt. Man hat uns rausgenommen von dem Zimmer in dem Barack. Und wir waren auf dem Hof. Und jeder, der ist reingekommen, hat bekommen seine Portion, Brotportion für den Tag. Und ich habe bekommen das Brot und ich halte es so in der Hand und ich gehe rein ins Zimmer. Und jemand, so wie ein Vogel, hat mir rausgenommen das Brot und ich bin geblieben ohne Brot. Und das war die Ration von einem Tag. Wer hat das gemacht? Ein russischer Häftling. Er war von der russischen Armee ein Gefangener. Nachher bin ich rausgegangen, sie haben sich weggesetzt auf die Gasse. Gibt es, wo Menschen gehen, ja? Hab mich weggesetzt und geweint. Auch jetzt, nach fast 70 Jahren, laufen wieder Tränen über Scheffis Wangen. Die Erinnerung an die Verzweiflung und die Erinnerung an einen Retter. Ich komme an eine. Er fragte mich, was weißt du? Ich sagte ihm, man hat mir genommen das Brot. Sagte er, nimm mein Brot, ich darf das schon nicht. Er hat mir gegeben sein Brot und so wie er hat mir gegeben das Brot, ist er weggefallen und gestorben. Das war ein holländischer Jude. Das kann man nicht vergessen, so eine Sache. Wenn der Dienst früh genug endet, nimmt Zoe am Nachmittag oft noch einen Bus runter zum Strand von Haifa, um einen langen Spaziergang zu machen. Im Bus sitzen oft junge Israelis mit ihren Maschinenpistolen auf dem Weg zum oder vom Wehrdienst und orthodoxe Juden mit ihren traditionellen schwarzen Mänteln und Hüten. Freiwillige, die jetzt kommen, sind nicht mehr welche, die in dieser direkten Verantwortung stehen, weil die Geschichte schon sehr, sehr weit weg ist. Von den Heimbewohnern wurde sie gut aufgenommen. Niemand hat ihr vorgeworfen, eine Deutsche, eine Nachkommen der Tätergeneration zu sein. Für sie ist es wichtig, dass es Leute gibt, die kommen und die sich damit beschäftigen und die den Leuten auch zeigen, dass wir nicht vergessen, dass die kommenden Generationen das nicht vergessen und dass wir uns an ihre Geschichte und an sie selbst auch erinnern. In ein paar Wochen wird Zoes Freiwilligendienst enden. Ihre Gefühle? Gemischt. Ich habe mich schon an Israel gewöhnt jetzt. Wahrscheinlich werde ich mich wundern, wenn ich nach Deutschland zurückkomme. Das ist ein Engelskeg. Und das andere... Was ist das? Kaffee trinken bei Edna Wallenstein. Sie ist eine gute Gastgeberin und hat vorgesorgt. Auf dem Tisch auch wieder Fotos. Wallensteins Enkelkinder. Damit sie auch nicht glauben, dass der Edna kaum Geschichten erzählt. Das ist mein Enkel. Die alte Dame lächelt. Dann ein anderes Foto. Eine strahlende Frau in einem Pelzmantel. Neben ihrem Schnee der Ehemann und die kleine gemeinsame Tochter. Meine älteste Schwester, die war in Auschwitz. Wallensteins Lächeln verschwindet. Ihre Augen fixieren das Foto. Ihr Blick scheint darin zu versinken. Und schauen Sie, wie das Schicksal hat er so gemacht, dass sie war in Auschwitz, hat geschlafen auf einem Brett mit einer Freundin von mir, eine Jugendfreundin. Die war mit ihr 2 Jahre auf dem Brett, vielleicht mehr oder vielleicht weniger. Man hat nie gesprochen miteinander. Man wusste nicht, wer die Leute sind. Sie schaut aus dem Fenster. Die nächste Pause. Meine Schwester ist zum Stacheldraht gelaufen und hat, da war elektrisiert, das wusste sie. Und ist sozusagen Selbstmord begangen. Ihre eigene Flucht nach Kriegsausbruch führte sie zusammen mit gleichgesinnten Jugendlichen zuerst Richtung Osten. Als bekennende Sozialisten hofften sie auf eine Zuflucht in Russland. Wir sind gekommen an der Grenze, halt. Wo bist du? Was bist du? Zurück. Hat uns zurückgestoßen, hat uns nicht hineingelassen. Das war die Grenze bei Lemberg. Das nächste Ziel, das freie litauische Vilnius, gut 600 Kilometer weiter nördlich. Und den ganzen Weg, was wir haben gemacht zu Fuß, ich habe keine Worte Ihnen zu erklären. Das kann man sich nicht vorstellen. Junge Kinder. Ohne Sachen, den Mantel aber weggeschmissen, weil es war mir schon zu schwer zu tragen. Es war Herbst, es war Eis und wir mussten zurück. Ohne Essen. Im Tag konnten wir nicht gehen, weil man hat uns beschossen. Die Deutschen. Nur in der Nacht. Dem Tag haben wir uns versteckt im Wald. Ohne Wasser, ohne Essen. Ohne sich zu waschen. Wir haben schrecklich mitgemacht. Mit ihrem zähen Willen schaffte es Wallenstein nach Vilnius. Die Leute sind angekommen. Manche haben gehabt abgefrorene Füße, manche abgefrorene Hände. Mir hat Gott geschützt, dass ich habe gar nichts gehabt. Ich bin nicht keine Fanatikerin. Ich glaube nicht in Gott, er sagt die Wahrheit. Aber ich sage, jemand hat mir beschützt. Bis Ende April, ungefähr dem 20. April, hat man uns rausgenommen und reingesetzt in Waggonen, ohne Essen, ohne gar nicht. Und wir sind gefahren nur in die Nacht von Dachau nach Seefeld. Seefeld in Estwach. Schäffis letzte, extrem gefährliche Tage in Gefangenschaft. Wir sind angekommen an Seefeld den 7. Mai 1945. Und wir konnten nicht fahren mit der Bahn, weil die Amerikaner haben bombardiert die alle Brücken. Hat man uns gelassen schlafen auf einem Feld neben die Gleisbahn. Und die ganze Nacht war Schnee. Und wir waren in die Häftlinguniform und wir hatten gar nicht, wir waren geschlafen auf dem Feld. Hey. Shalom. eine Schachpartie? Nachmittag. Nach? Ach nee, jetzt kann ich gut. Jetzt nicht? Nee. Ich bin heute Nachmittag nicht da. Zoe steht neben einer Bona-Maschine und vor einem ihrer Lieblinge. Gerd Reiß. Große Ohren, große Nase und Augen, in denen der Schall gerade noch über die Müdigkeit triumphiert. 95 Jahre ist er alt und sitzt im Rollstuhl. Seine Schlosserlehre macht er in Hamburg. Es ist nicht immer leicht, ihn zu verstehen. Gehen wir doch eine Runde Schach spielen dann? Ja? Den Manteau. Was? Den Manteau. Nochmal auf Deutsch, bitte. In Hamburg sagt man den Manteau. Er liebt das Plattdeutsch seiner Kindheit und Jugend. Und weil Thomas Mann in den Buddenbrooks auch auf Plattdeutsch schrieb, ist er der Lieblingsschriftsteller von Gerd Reiß. Gib mir das mal. Was? Was? Gib mir das mal. Gib mir das mal. Okay, das verstehe ich. Dem 8. Mai. Dem 8. Mai. In der Morgen hat uns aufgeweckt, zu machen, weitergehen an den Totenmarsch. Wir sind rein in die Stadt Seefeld und dort gibt es ein kleines Hotel, zweistöckiges Hotel. Auf der Terrasse vom zweiten Stock ist raus ein Offizier, ein SS-Offizier und sagte, Deutschland hat kapituliert, alle Häftlinge sind frei. Cheffi hat wieder Tränen in den Augen. Die Enkelin greift wieder nach seiner Hand. Er scheint es kaum wahrzunehmen. Das Glück der Befreiung war das Verhängnis für viele seiner Mitgefangenen. Wir waren dort ungefähr 12.000 Häftlinge. 12.000 Häftlinge am Ende ihrer Kräfte. Und die Menschen sind gefallen wie Fliegen. Sind gestorben. Das Herz hat nicht gekannt. Aushalten, dass wir sind frei. Die Erinnerung an die eben befreiten, toten Kameraden. Cheffi schaut aus dem Fenster, verliert für einen Moment den Faden. Wir waren 5 Burschen, ungefähr dasselbe Alter, haben gesagt, wir gehen, bis wir treffen die Amerikaner. Nach der Befreiung war Cheffis Leben leichter, aber längst noch nicht in Sicherheit. Die Möglichkeit, den jahrelangen Hunger endlich stillen zu können, erwies sich für viele seiner Leidensgenossen als tödliche Falle. Haben getroffen, eine Magazin von Essen war, von der deutschen Militär. Und die haben dort angegangen und haben gefressen, was die haben gekannt treffen. Und sind viele gestorben von Bauchtyphus. Aber wir 5 sind gegangen weiter. Bei der Straße war ein Platz, was war Stroh. Und dort in die Stroh haben wir geschlafen. Und in dem Morgen haben wir gehört, Maschinen auf der Straße. Sind wir runtergegangen und das war amerikanisches Militär. Also ich habe sie lieb. Dina Doron sitzt wieder draußen auf der Bank und erzählt von Zoe. Ein bildhübsches Mädchen. Und so bemüht, was Gutes zu tun. Aber wie fängt man das an? Ich habe mich bemüht, ihr zu helfen. Gar nicht bewusst, sondern das ging, wie soll ich sagen, wie von Herz zu Herz. Sie kommt mit gutem Willen, muss ich doch helfen, dass wir uns anfreunden. Und sie ist dann 20 noch nicht mal, 18 ist sie. Also wie ich dann gesehen habe, sie erzählt ihre Geschichte, da habe ich gesagt, Dina, du musst jetzt auch alles tun, so wie es sich gehört. Und ich habe sie sehr lieb gewonnen. Und sie gießt mir immer diese Blumen, wenn sie kommt und wir sprechen. Und sie ist so lieblich anzuschauen. Sie kriegt dann hier Kaffee oder was immer sie will. Und dann gibt es Kekse. Sorge ich immer, dass was da ist. Und das ist es. Also, jetzt habe ich Ihnen viel, viel mehr, als Sie wollten, erzählt. Eine andere Bekannte nähert sich mit kleinen Schritten Dorons Bank, auf der jetzt auch Zoe sitzt. Shalom lach, Yoda. Maschumir. Jorin Normans Make-up verrät eine gewisse Freude an bunten Farben. Sie hat Schmerzen in den Füßen, seit Jahren schon. Trotzdem verzichtet sie auf einen Rollator. Jeder Mensch, Leute, können Sie bekommen eine Geschichte. Jeder hat eine andere, zum Teil sehr dramatische. Nicht jeder redet auch darüber. Heute noch. Ich auch. Ich war 10 Jahre und ich war schon bei Hitler. Meine ganze Familie ist kaputt. Von Polen sind fast alle umgekommen. Mein Mann ist geblieben leben. Von der ganzen Stadt ein Mensch. Und dann die ganze Familie war kaputt von den Deutschen. Nur ich soll es wissen, ich habe nichts zu den Deutschen, was sie senden jetzt. Ich habe gern die Leute. Sehr, sehr sympathische und alle. Sie sucht nach einem Ausdruck und findet ihn nicht. Jetzt nimmt man jemanden, habe ich im Television gesehen, ins Gefängnis, der ist, weiß ich, über 90 Jahre alt. Findet man noch immer irgendjemanden Nazi? Das ist schon noch keine. Der kann schon nichts mehr machen. Genug hast geredet. Das regt nur auf. Mich regt es nicht auf. Nein, das ist Historia. Also wenn meine Urenkelin kommt, wird sie wieder Klavier spielen. Dina reicht es. Themenwechsel. Mit 90 Jahren, sagt sie, ist man frei. Wir waren in Polen, das ist der Tor von Birkenau. Ich und noch ein Freund in dem Eingang. Wir waren dort mit der Uniform. Eine Aufnahme aus den 80er Jahren. Der Eingang der Gedenkstätte des Konzentrationslagers von Auschwitz-Birkenau. Davor 2 stattliche Männer in Offiziersuniform der israelischen Armee. Einer von ihnen ist der zu dieser Zeit bereits pensionierte Cheffi. Er hat nicht lange gezögert, als er die Möglichkeit hatte, diesen Ort noch einmal zu besuchen. Meine Freunde haben mich gefragt, was suchst du dort? Es war nicht genug, dass die war dort ein Lager. Sag ich bin gekommen nach Auschwitz, ein 60-jähriger Bursch. Heute bin ich ein Offizier in der israelischen Armee. Ich habe erlebt, zu kommen als ein Offizier auf dieselbe Plätze, wo ich war, ein Häftling, was ich habe gar nicht gewusst, was er ist. Dann steht er mühsam auf, reicht seine Hand. Die Enkelin legt seinen Arm um ihre Schultern. Später, draußen, wird sie noch erzählen, dass sie selbst 4 Sprachen spricht. Vor allem, weil es die Sprachen waren, die ihrem Großvater geholfen haben, als einzigem seiner Großfamilie zu überleben. Schauen Sie, ich habe gerade viel Glück, dass ich leben geblieben. Und wenn jemand sagt mir, dass ich ankommen bis 85 Jahre, was heute, ich bin 85 Jahre alt, sagt ihm, das ist unmöglich. Ich bin gebaut von Eisen. Begegnungen in einem israelischen Elternheim. Ein Feature von Jörn Klare. Erzähler Boris Alinovic. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Petra Pellott. Regie Friederike Wigger. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2014.